Geistesgeschoss. Hier leben die Blinden, die glauben, was sie sehen, und die Tauben, die glauben, was sie hören. Festgebunden auf einem Küchenhocker sitzt ein Irrer, der glaubt alles, was er anfassen kann. Seine Hände liegen im Schoß. Zweites Geschoss. Rolle für Rolle rauf, also tapeziert in den Gängen stehen Mieter herum. Betrachten die Wände aufmerksam, suchen darauf Bahn um Bahn nach Druck- und Rechtschreibfehlern. Könnten nicht mal ihren Namen ziffern. Auf ins nächste Geschoss. Welches Wunder nie fertiggestellt, nur über die Treppe erreicht werden kann. Hier lagern Irrtümer, die gehören der Firma, damit kacheln sie die Böden an die Lacker an. Viertes Geschoss. Hier liegt der Architekt, der geht auf in seinem Plan. Dieses Gebäude schmeckt voller Ideen. Vom Fundament bis Firmament und vom Fundament bis zum Firmament. Im Erdgeschoss befinden sich mit Türen, die führen direkt ins Freie, oder besser gesagt in den Grundstein. Darin warten wer will und 12 Gruppe Beton, Grundstein Lego, Grundstein Lego. Hier ist ein Schoß.